بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد die heutigen Verse beginnen mit dem 185. Vers in dem Allah subhanahu wa ta'ala sagt jede Seele wird den Tod kosten und erst am Tag der Auferstehung wird euch euer Lohn in vollem Maß zukommen wer dann dem Höllenfeuer entrückt und in den Paradiesgarten eingelassen wird der hat fürwahr einen Erfolg erzielt Und das diesseitige Leben ist nur trügerischer Genuss. Wir haben beim letzten Mal einige Verse gelesen, in denen Allah subhanahu wa ta'ala einen Teil des Volkes der Schrift kritisiert hat, aufgrund ihres sich lustig machens Allah gegenüber und seiner Religion gegenüber. Und nach dem, was die Juden und Christen, also das Volk der Schrift, an Versen und an Beweisen gehört hat, die auf die Wahrheit des Islam hinweisen, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, hat er dem Propheten sallallahu alaihi wasallam klar gemacht, dass auch die Gesandten vor ihm der Lüge bezichtigt worden sind, dass es also nichts Neues ist, denn wie man auf Arabisch sagt, al-kufru milla wahida, das heißt, es gibt, der Kufr ist ein einziger, das heißt, egal zu welcher Zeit die Leute Kuffar sind, es sind immer die gleichen Art und Weisen, wie sie mit den Propheten, mit der Wahrheit umgegangen sind, Und egal, wie sie sich lustig machen und egal, wie sie dir ein schweres Leben machen, jede Seele wird den Tod kosten. Jede Seele wird den Tod kosten. Jeder Mensch und jeder Djinn wird sterben. Und erst am Tag der Auferstehung wird euch euer Lohn in vollem Maß zukommen. Sowohl die Gläubigen werden ihre Belohnung im Diesseits nur erhalten sie nur teilweise. Und im Jenseits erhalten sie dann in vollem Maß. Und auch die Kuffar ihre Belohnung, das heißt ihre Strafe, erhalten sie im Diesseits nur zum Teil und im Jenseits dann in vollem Maß. Ja. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, jede Seele wird den Tod kosten, dann ist jede Seele damit gemeint, jeder Mensch und jeder Djinn und jeder Engel, jedes lebende Wesen wird eines Tages den Tod kosten müssen. Und der Einzige, der übrig bleibt, ist Allah subhanahu wa ta'ala, wie er mehr als eine Stelle im Koran gesagt hat. Und erst am Tag der Auferstehung wird euch euer Lohn in vollem Maß zukommen. Wer dann dem Feuer entrückt und in den Paradiesgarten eingelassen wird, der hat fürwahr einen Erfolg erzielt. Oder besser übersetzt wäre es, der hat fürwahr gewonnen. Also diese Person hat wirklich gewonnen. Und ein Anzeichen eines des Todes beim gläubigen Menschen, ist wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, er sagte, Al-Mu'minu, يَمُوتُ بِعَرَقِ الْجَبِينَ Das heißt, der Gläubige stirbt, während Schweiß von seiner Stirn herauskommt. Ja? Während er Schweiß auf seiner Stirn hat. Und manche Gelehrte haben gesagt, damit ist gemeint, dass es für den Gläubigen besonders anstrengend ist, damit er in den letzten Atemzügen seine Sünden durch diese Anstrengung ausgeglichen werden. Ja? Dass seine Sünden, die er begangen hat, dass Allah seine Sünden dadurch vergibt. Denn durch alles, was den Gläubigen trifft an Schmerzen und an Kummer und an Leid, egal was den Gläubigen trifft an schlechten Sachen, so werden dadurch seine Sünden vergeben. Ja? Dieser Hadith, den ich gerade eben erwähnt habe, ist bei At-Tirmidhi, An-Nasa'i, Ibn Majah und bei Ahmed. Der Hadith ist sahih. Ja, und wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, jede Seele wird den Tod kosten, dann gehört natürlich auch Isa dazu, alayhi salam, und alle anderen Propheten und Gesandten. Diese Person, die dann vom Höllenfeuer entrückt ist, das heißt also nicht ins Höllenfeuer gehen wird und ins Paradiesgarten eingelassen wird, der hat wirklich gewonnen. Diesen Maßstab oder dieses Verständnis, dieses richtige Verständnis hat uns Allah subhanahu wa ta'ala in mehr als einem Vers mitgeteilt. Dass in diesem Vers hat er gesagt, dass die Person, die ins Paradies kommt, der hat wirklich gewonnen. Und in einem anderen Vers sagte Allah subhanahu wa ta'ala, dass diejenigen, die wirklich verloren haben, sind diejenigen, die sich selbst und ihre Familien am Tag der Auferstehung verlieren. Ja. Dann, liebe Geschwister, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, das am Rande erwähnt, weil er die gleichen Worte erwähnt hat wie im Vers, er sagte, man ahabba an yuzahzaha anin nar wa yudkhala al-jannah, فَلْتُدْرِكُهُ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْتِي إِلَى النَّاسِ مَا يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ Er sagte, sallallahu alaihi wasallam, wer vom Höllenfeuer entrückt werden möchte, also genau was im Vers steht, ja, wer vom Höllenfeuer entrückt werden möchte und ins Paradies eingelassen werden möchte, der soll sterben, während er an Allah und an den jüngsten Tag glaubt und den Menschen das antun, was er auch möchte, dass sie ihm antun. Und der Hadith ist bei Ahmed und bei Muslim und bei anderen überliefert. Und das diesseitige Leben ist nur trügerischer Genuss. Das bedeutet also für uns, dass es vergänglich ist. Das heißt auch, wie Allah subhanahu wa ta'ala sagte am Ende von dieser Surat Al-Imran, dass wir uns nicht, ich lese am besten direkt die Übersetzung vor, lasset im 196. Vers, lasset sich ja nicht durch den Wandel derer in den Landstrichen täuschen, die ungläubig sind. Also die Art und Weise, wie die Ungläubigen leben, dass ihnen mal gut geht, mal schlecht geht und mal siegen, mal reich sind, mal arm sind, all dies darf uns nicht täuschen lassen. Es ist alles nur trügerischer Genuss, trügerisch, weil es nur von begrenzter Zeit ist. Eines Tages wird das alles vorbei sein, eines Tages wird dieses Diesseits fertig sein und dann wird jeder, der das Diesseits genossen hat, wird sein Genießen zu Ende sein und dann wird im Vergleich zur Ewigkeit ist das gar nichts gewesen, was sie dann erlebt haben die ganzen Jahre lang. Und der Prophet sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam hat uns das in mehr als einem Hadith klar gemacht, indem er gesagt hat, inna mawdi'a sawtin fil jannah la khayrun min ad-dunya wa ma fiha. Iqra'u in shi'tum faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faz wa ma al-hayatu ad-dunya illa mata' al-ghurur. Der Prophet sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sagte, ein Stück im Paradies, das so groß ist, also so viel Platz einnimmt wie eine Peitsche, ist schon besser als alles, was es im Diesseits gibt. Ja, also der Ort, den eine Peitsche nur braucht, ein Volumen einnimmt im Paradies, ist besser als das Diesseits und was es darin gibt. Und dann sagte er sallallahu alaihi wa sallam, lest doch den Vers, wer dann dem Höllenfeuer entrückt und in den Paradiesgarten eingelassen wird, der hat fürwahr einen Erfolg erzielt und das diesseitige Leben ist nur trügerischer Genuss. Also wissen wir, dass egal was es gibt im Jenseits, für die Ahlul Jannah, ist es besser als für die Leute im Diesseits, egal was. Weil es eben, allein schon weil es ewig ist und das im Diesseits nicht ewig ist. Ihr werdet ganz gewiss, in eurem Besitz und in eurer eigenen Person geprüft werden. Und ihr werdet ganz gewiss von denjenigen, denen die Schrift vor euch gegeben wurde und denen, die Allah etwas beigesellen, viel Beleidigendes zu hören bekommen. Doch wenn ihr standhaft und gottesfürchtig seid, so gehört dies gewiss zur Entschlossenheit in der Handhabung der Angelegenheiten. Also dieses Paradies erreicht man nicht einfach nur, indem man es sich wünscht. Und man wird nicht von der Hölle entrückt, einfach so, ohne etwas dafür zu tun, sondern Allah subhanahu wa ta'ala sagte im 186. Vers eindeutig, sagte, ihr werdet ganz gewiss in eurem Besitz und in eurer eigenen Person geprüft werden. Hätte Allah subhanahu wa ta'ala diese Betonung weggelassen, die man im Arabischen mit dem Deutschen wiedergegeben hat, mit ihr werdet ganz gewiss, ja, ganz gewiss, weil es im Arabischen auch mehr als einmal betont worden ist, dann hätte Allah das nicht erwähnt, wäre es auch schon klar gewesen, dass es der Wahrheit entspricht. Aber wenn Allah auch noch das stärker betont, also wissen wir, dass derjenige Mensch, der ins Paradies eingehen will, wird geprüft werden. Und das sehen wir natürlich im alltäglichen Leben, in dem die Leute sehr oft vor die Prüfung gestellt werden. Sehr, sehr oft. Die eine Sache ist halal und die andere Sache ist haram. Und welchen Weg gehen sie? In vielen, vielen, vielen Sachen. In sehr vielen Sachen, ja. Sei es in Bezug auf Geld, sei es in Bezug auf Kauf und Verkauf und sei es in Bezug auf Heirat, sei es in Bezug auf wo man lebt. Sehr viele Sachen wird der Mensch geprüft werden. Und dadurch wird Allah subhanahu wa ta'ala die einen von den anderen unterscheiden können. Oder wird Allah die einen von den anderen unterscheiden. Ihr werdet also ganz gewiss in eurem Besitz und in eurer eigenen Person geprüft werden. Im Besitz gehört dazu, dass wenn Allah subhanahu wa ta'ala aufruft, oder der Imam der Muslime ausruft, etwas zu spenden, und dann wird man gesehen, ob die Leute spenden. Oder wenn eine Hungersnot ausspricht, oder wenn jemand, der ein Anrecht auf dich hat, etwas von dir verlangt, ob du ihm was hergibst oder nicht. Und in eurer eigenen Person, zum Beispiel dadurch, dass du dich verletzt, dadurch, dass eine Person dich verletzt, die dir nahe steht, dadurch, dass du zum Dschihad gerufen wirst, all diese Sachen, wirst du in deiner eigenen Person damit geprüft werden. Manche Leute verlieren ihre Augen, manche Leute verlieren ihre Hände und alles Mögliche, und sie werden dadurch geprüft werden. Und wer dann sagt, warum hat mich das getroffen, das ist derjenige, der die Prüfung nicht bestanden hat. Und ihr werdet ganz gewiss von denjenigen, denen die Schrift vor euch gegeben wurde und denen, die Allah etwas beigesellen, viel Beleidigendes hören. Denn wir wissen, jeder, der auf dem Weg der Da'wah ist, der weiß, dass man, wenn man zu Allah subhanahu wa ta'ala aufruft, sind die Menschen nicht so, dass sie einen immer mit offenen Herzen oder mit offenen Armen empfangen, sondern die Leute beleidigen einen, werfen einem Unklarheiten in den Raum, versuchen einen also vom rechten Weg abzubringen, versuchen einen auf ihre Seite zu bringen, beleidigen dich so, dass es dich im Herzen trifft, ja, entweder beleidigen sie Allah subhanahu wa ta'ala oder die Religion oder den Koran oder die Muslime oder nahestehende Leute von dir und so weiter und so fort. Denen die Schrift vor euch gegeben wurde, ist natürlich gemeint die Juden und die Christen. Und denen, die Allah etwas beigesellen, die werden speziell erwähnt. Warum werden sie speziell erwähnt? Im Koran ist es oft so der Fall, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Ahlul Kitab auf der einen Seite erwähnt und die Mushrikin auf der anderen Seite erwähnt. Aber wir wissen und haben gelernt, dass beide Kuffar sind. Beide sind Ungläubige und beide sind Menschen, die auf ewig in der Hölle bleiben werden, wenn sie den Islam nicht annehmen. Und warum werden sie getrennt erwähnt? Weil die Ahlul Kitab eine besondere Stellung haben bei den Muslimen, besonders also als Kuffar natürlich, ja, weil wir von ihnen am ehesten erwarten, dass sie den Islam annehmen, nach dem, was sie an Wissen haben über Allah subhanahu wa ta'ala und über die Propheten. Und deswegen ist es verwundernswert, dass sie den Islam nicht annehmen wollen, obwohl der Islam zu etwas aufruft, was sie ja nicht ablehnen können. Also wir rufen sie ja auf, dass sie an einen Gott glauben sollen, zu La ilaha illallah. Und warum lehnen sie das ab? Das ist die Frage. Ja, also sie lehnen es tatsächlich ab. Warum lehnen sie es ab? Das ist die Frage. Und warum lehnen sie einen Propheten ab, sallallahu alaihi wasallam, der ihre Propheten bestätigt und der ihnen ja nicht etwas in Bezug auf den Glauben mitgeteilt hat, was ihrem Glauben widerspricht? Zumindest was ihre Propheten ihnen mitgeteilt haben. Ja, deswegen ist es höchst verwundernswert, besonders die Leute damals, die Leute heute sind noch mehr betrogen worden als die Leute damals. Die Leute damals, sie hatten dieses Wissen anscheinend noch deutlicher als die Leute hier heutzutage und trotzdem haben sie den Islam nicht angenommen. Das ist sehr verwundernswert, nach dem, was sie vom Islam gewusst haben. Wir werden also von ihnen viel Beleidigendes zu hören bekommen, nicht nur das, was sie in der einen Überlieferung, die wir erwähnt haben, auch wenn sie schwach ist, was sie zu Abu Bakr gesagt haben, aber Allah hat sie im Koran aufgezeichnet, ihre Worte, dass sie gesagt haben, Allah ist gewiss arm und wir sind reich und sie machen sich lustig über den Koran. So etwas, wenn ein Gläubiger so etwas zu hören bekommt, verletzt es ihn. Und solche Worte bekommen wir noch zu hören und noch vieles mehr. Und also Bezug auf Allah, über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haben wir auch wir in heutiger Zeit vieles zu hören bekommen, was die Herzen der Gläubigen beleidigt. Ja. Und in Bezug auf den Koran ebenfalls haben wir auch in heutiger Zeit einiges erfahren. In Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala sowieso. Doch wenn ihr standhaft und gottesfürchtig seid, diesem standhaft entgegenwirkt, trotzdem auf eurem Weg bleibt und diese Beleidigungen und diese Anschuldigungen aushaltet und deswegen nicht vom rechten Weg abkommt und gottesfürchtig seid, das hält, was Allah von euch verlangt hat, so gehört dies Gewissheit zur Entschlossenheit in der Handhabung der Angelegenheit. Das heißt, es ist ein Beweis, dass du entschlossen bist, auf dem Weg Allahs zu bleiben und in Richtung Paradies rennst. Und gedenkt, als Allah mit denjenigen, denen die Schrift gegeben worden war, ein Abkommen traf. Ihr sollt sie den Menschen ganz gewiss klar machen und sie nicht verbergen und sie nicht verborgen halten. Da warfen sie hinter ihren Rücken und verkauften sie für einen geringen Preis. Wie schlimm ist das, was sie erkauften? Hier geht es also auch wieder um das Volk der Schrift, um die Juden, die Christen, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam erinnern sollte daran, dass Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen in der Tora und in Al-Injil ein Abkommen getroffen hat, das, wie wir schon gelesen haben, in Surat Al-Imran, wenn ein Prophet kommt und das bestätigt, was ihr in eurer Schrift geschrieben stehen habt, dann müsst ihr an ihn glauben und müsst ihr ihm folgen. Ja? Diesen Vers haben wir auch erwähnt. Und dieses Abkommen, daran soll der Prophet sallallahu alaihi wasallam sie erinnern. Und dann haben sie aber diesen Vertrag oder diesen in ihren Rücken geworfen, einen Ausdruck dafür, dass sie einfach nicht danach gehandelt haben, und verkauften sie für einen geringen Preis. Sie wollten einfach Juden bleiben oder Christen bleiben und wollten sich nicht Allah ergeben, beziehungsweise demjenigen, den Allah subhanahu wa ta'ala gesandt hat, sondern sie wollten ihre Stellungen behalten, ihr Ansehen unter ihren Leuten behalten und nicht ihre Macht verlieren. Und ihr wisst ja, dass schon damals haben viele Gelehrten der Juden, der Christen, haben das Vermögen von den Menschen zu Unrecht verschlungen. Ja? Heutzutage leben sie von der Kirchensteuer und Ähnlichem. Und damals haben sie auch von Geldern gelebt, von denen die Leute ihnen gegeben haben. Und wenn sie jetzt davon absehen würden, den Islam annehmen würden, dann wäre ihr, so glauben sie, ihr Einkommen weg. Und das ist eine Überwindung. Das ist eine Überwindung. Wenn unser eine heutzutage eine Arbeit hat, die haram ist und sie nicht verlassen will für halal, wie ist es dann, wenn jemand seine Arbeit verlassen soll für nichts? Ja, für Belohnung von Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen, die Leute sind immer wieder Prüfungen ausgesetzt und Allah subhanahu wa ta'ala beprüft den Menschen nach und nach. Das nach der einen Lesart, لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ, und in der Lesart von Ibn Kathir und Abu Amr und Shu'bah, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا يَكْتُمُونَهُ. Das heißt, und gedenkt, als Allah mit denjenigen, denen die Schrift gegeben worden war, ein Abkommen traf, dass sie den Menschen ganz gewiss klar machen und sie nicht verborgen halten. Ja? Also in der dritten Person wird das gelesen. Na'am. Wie schlimm ist das, was sie erkaufen, indem sie die Wahrheit verbergen? Und das ist natürlich haram. Wenn jemand nach Wissen gefragt wird und die andere Person also auch wirklich Wissen hat und es für sich geheim hält, außer in bestimmten Ausnahmesituationen, wissen wir, dann ist es eine verbotene Sache. Man muss hergeben, was man weiß. Aber natürlich mit Weisheit, also zum richtigen Zeitpunkt das Richtige sagen, nur auf die richtige Art und Weise. Manche Leute, wenn sie einen fragen, besonders die Nicht-Muslime, wenn sie einen Muslim fragen, über irgendwas in der Religion, dann macht es manchmal überhaupt keinen Sinn, zu sehr in die Details reinzugehen. Das hängt nicht damit zusammen, dass wir nicht sagen wollen, was wir wissen, sondern es hängt damit zusammen, dass die andere Person gar nicht vorbereitet ist oder gar nicht das Wissen hat, um das aufzunehmen, was wir ihnen mitteilen wollen. Ja. Allah subhanahu wa ta'ala, ich lese den nächsten Vers vor und dann erzähle ich euch etwas. Und meine ja nicht, dass diejenigen, die froh sind über das, was sie begangen haben und denen es lieb ist, für etwas gelobt zu werden, was sie nicht getan haben, meine ja nicht, sie seien der Strafe entronnen. Für sie wird es schmerzhafte Strafe geben. Also lesen wir uns den Vers nochmal. Und meine ja nicht, dass diejenigen, die froh sind über das, was sie begangen haben, und denen es lieb ist, für etwas gelobt zu werden, was sie nicht getan haben, meine ja nicht, sie seien der Strafe entronnen. Also es gab Leute, die etwas getan haben, und sie waren froh darüber, und sie mochten gelobt werden für etwas, was sie nicht getan haben. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam soll ja nicht meinen, dass sie der Strafe entkommen werden. Und hier werden wir jetzt gleich in einem Überlieferung sehen, wie gefährlich es ist, wenn man nach Wissen gefragt wird und es dann für sich selbst behält und nicht preisgibt. Ja, in der Lesart von Nafi' im Kathir und Abu Amr heißt es dann, la yahsibanna alladhina yafrahuna, also diejenigen, die froh sind über das, was sie begangen haben und so weiter und so fort. Also wieder in der dritten Person. Beziehungsweise auch in der Lesart von Ibn Al Abu Ja'far, nur halt mit einer Fatha. La yahsibanna. Und wir haben ja immer dass wir immer nur die Lesarten erwähnen, die auch in der Übersetzung eine Rolle spielen. Ja? Nur wenn ich halt jetzt einmal Yahsibanna lese, einmal Yahsibanna lese, dann muss ich sagen, wer was wie gelesen hat. Ebenso, فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, meine ja nicht, sie seien der Strafe entronnen. Auch hier, lesen manche Qurra, alle anderen außer Ibn Amr, Abu Ja'far, Asim, Hamza, lesen فَلَا يَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ. Also er soll ja nicht meinen, dass sie der Strafe entronnen sind. Oder beziehungsweise wieder bei Ya'qub und Khalaf, فَلَا يَحْسِبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ. Also man soll ja nicht meinen, dass sie der Strafe entkommen werden. Ja. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Und sie werden schmerzhafte Strafe bekommen. Jetzt sagte Marwan, rahimahullah, sagte zu seinem Türvorsteher, Rafi', Marwan sagte zu seinem Türvorsteher, Rafi', اذهب إلى ابن عباس. Geh zu ابن عباس. فقل لئن كان كل امرئ منا فرح بما أتى وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون. ابن عباس, also Marwan schickt seinen Türvorsteher Rafi' zu ابن عباس رضي الله عنه, weil er ein Koran Gelehrter war, und sagte, soll zu ابن عباس folgendes sagen. Er hat den Vers hier gelesen. Wir lesen den Vers nochmal, damit wir verstehen, was Marwan für Sorgen hatte, nachdem er den Vers gelesen hat. Und meine ja nicht, dass diejenigen, die froh sind über das, was sie begangen haben, und denen es lieb ist, für etwas gelobt zu werden, was sie nicht getan haben, meine ja nicht, sie seien der Strafe entronnen. Marwan hat verstanden, also dass jede Person, die froh ist über etwas, was sie getan hat, und gerne gelobt wird für etwas, was sie nicht getan hat, dass jede Person, die so etwas tut, bestraft wird. Und daraufhin hat er ihn zu Ibn Abbas geschickt. Und dann sagte diese Person zu Ibn Abbas, sollte also im Namen von Marwan, wenn jeder Mensch von uns, der froh ist über etwas, was er getan hat, und gerne mag, dass er gelobt wird für etwas, was er nicht getan hat, bestraft werden wird, dann werden wir allesamt bestraft werden. Dann sagte Ibn Abbas, radiallahu anhuma, مَا لَكُمْ وَلِهَذِهِ الْآيَةِ إِنَّمَا أُنزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةِ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ ثُمَّ تَلَى. Ibn Abbas, diese Ayah. Ibn Abbas radiallahu anhu sagte, was habt ihr mit diesem Vers zu tun? Dieser Vers wurde herabgesandt in Bezug auf das Volk der Schrift. Und dann hat er diesen Vers gelesen, 187, und danach hat er den Vers 188 gelesen. Denn 187 ist ein Vers, wissen wir, dass es um die Ahlul Kitab geht. Und dann hat eben Ibn Abbas radiallahu anhu das so ausgelegt, dass der 188. Vers in Zusammenhang steht mit dem vorangegangenen Vers. Und dann sagte er, radiallahu anhuma, وقال ابن عباس سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره فخرجوا قد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا بذلك إليه وفرحوا بما أتوا من كتمانهم إياه ما سألهم عنه. Er sagte Ibn Abbas radiallahu anhuma, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sie über etwas gefragt und dann haben sie es geheim gehalten. Und sie haben ihm etwas gesagt, sie haben ihm etwas anderes mitgeteilt, etwas anderes. Anscheinend haben sie ihm etwas Falsches gesagt, eine falsche Auskunft gesagt. Als sie dann von ihm weggegangen sind, haben sie so getan, als hätten sie ihm das mitgeteilt, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam hören wollte. Und sie wollten, sie wollten auch noch dafür belohnt werden oder gelobt werden für das, was sie ihm mitgeteilt haben. Und sie waren zufrieden damit, was sie getan haben. Und zwar, dass sie die Wahrheit für sich behalten haben und dass sie nicht das gesagt haben oder darauf geantwortet haben, auf das, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam von ihnen wissen wollte. Allah subhanahu wa ta'ala weiß am besten Bescheid, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gefragt hat, aber eine Möglichkeit wäre, dass er sie gefragt hat über einige Sachen, die sie eigentlich in ihren Schriften hätten vorfinden müssen, über ihn selbst, und wenn sie es dann für sich behalten haben und die oder ihm etwas mitgeteilt haben, was eben nicht stimmt, dass sie zum Beispiel gesagt haben, nein, das steht bei uns nicht drin und bei uns steht das und das und das drin, was anderes, und dann sind sie auch noch damit zufrieden, was sie da getan haben und auch noch gelobt werden wollen dafür, dann haben sie dafür eine Strafe verdient. Also ist dieser Vers in Bezug auf das Volk der Schrift herabgesandt worden, aber selbstverständlich in Bezug auf jeden anderen Menschen auch, der so handelt, wie sie gehandelt hat. Ja. Und für den zweiten Vers gibt es aber eine auch einen zweiten Offenbarungsgrund. Das, was ich gerade überliefert habe, oder erwähnt habe, das ist bei Bukhari und bei Muslim. Und es gibt auch eine zweite Überlieferung bei Bukhari und bei Muslim, überliefert von Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu anh, أن رجالا من المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا فنزلت لا تحسب فلا يحسبنهم لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا إلى آخر الآية نزلت على هذه القراءة. Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu sagte, dass einige Menschen zur Zeit einige Heuchler zur Zeit des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, wenn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam zum Dschihad hinausgezogen ist, sind sie zu Hause sitzen geblieben. Und sie waren zufrieden damit, dass sie zu Hause zurückgeblieben sind und nicht mit dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam hinausgezogen sind. Als der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam oder wenn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam dann zurückgekehrt ist, haben sie ihre Entschuldigungen vorgebracht und haben geschworen und haben es geliebt, gelobt zu werden für etwas, was sie nicht getan haben. Und dann hat Allah den Vers abgesandt und sie sollen ja nicht meinen, dass diejenigen, die froh darüber sind, über das, was sie begangen haben, und denen es lieb ist, für etwas gelobt zu werden, was sie nicht getan haben, sie sollen ja nicht meinen, sie seien der Strafe entronnen. Und wir wissen ja, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, damit wir diese Geschichte noch besser verstehen, wir wissen ja, dass wenn jemand zum Dschihad hätte hinausziehen müssen, aber nicht hinausziehen kann aufgrund eines gesetzlichen Grundes, dann bekommt er genau die gleiche Belohnung wie die Mujahideen. Und zweifellos mag man gelobt werden für etwas, was man in diesem Fall nicht getan hat. Aber wenn die Gründe, warum man zurückgeblieben ist, nicht der Wahrheit entsprechen, und wenn man den Propheten sallallahu alaihi wasallam anlügt, und wenn man ihm auch noch schwört und dabei lügt, ja, dann verdient man genau das. Und Abu Sa'id al-Khudri sagte, in Bezug auf diese Menschen ist dieser Vers herabgesandt worden, und es gibt keinen, der Hadith ist auch bei Bukhari, bei Muslim, und es gibt keinen Grund, warum der Vers nicht für beide Situation herabgesandt werden sein sollte, ja, worden sein sollte. Allah gehört die Herrschaft der Himmel und der Erde. Allah hat zu allem die Macht. Ja. Also, warum ist dieser Vers angebracht an dieser Stelle? Der Zusammenhang der Verse, darunter könnte man verstehen, dass Allah subhanahu wa ta'ala diese Verse an dieser Stelle erwähnt hat, weil wenn wir wissen, dass Allah der Herrscher der Himmel und der Erde ist und er zu allem die Macht hat, dann sollen wir uns vor seiner Strafe vorsehen, die er angedroht hat, solchen Leuten, die so etwas machen, und auch dem Volk der Schrift angedroht hat, wenn sie dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam nicht folgen, und dass es niemanden gibt, weder Jesus, weil sie ja denken, dass Jesus mit Allah subhanahu wa ta'ala dieses Universum regiert. Dann, wenn sie wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Herrschaft der Himmel und der Erde gehört, dann sollen sie nur Allah subhanahu wa ta'ala alleine anbeten, denn er hat zu allem die Macht und niemand kann ihn davon abhalten. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn er nachts aufgestanden ist, las er die folgenden Verse von 189 bis zum Ende, las er diese Verse und betete zwei Raka'at und machte vorher Wudu und Siwak. Das heißt, in einer Nacht ist er aufgestanden, hat diese Verse gelesen bis zum Ende. Inna fi khalqi as-samawati wal-ard wa asmal walillahi mulku as-samawati wal-ard wallahu ala kulli shay'in qadir. Inna fi khalqi as-samawati wal-ard. Entweder hat er mit dem 189. Vers angefangen oder dem 190. Vers, Allahu a'lam. Bis zum Ende, und dann hat er Wudu gemacht, dann hat er Siwak gemacht, hat seine Zähne mit dem Miswak gereinigt. Dann hat er zwei Raka'at gebetet und dann ist er wieder eingeschlafen und dann ist er wieder aufgewacht und dann hat er diese Verse wieder gelesen und hat er wieder Wudu gemacht und Siwak und hat wieder zwei Raka'at gebetet und so weiter, bis er dann schließlich 11 Raka'at in der Nacht gebetet hat. Und das ist auch überliefert bei Abu Dawud al-Nasai und bei Muslim. In der Schöpfung der Himmel und der Erde und in dem Unterschied von Nacht und Tag liegen wahrlich Zeichen für diejenigen, die Verstand besitzen. Schöpfung bedeutet als nichts etwas erschaffen in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn man Beschöpfung, das Wort Schöpfung benutzt, im arabischen Khalaqa benutzt man es manchmal auch für in einem anderen Sinne, dann bedeutet es aber nicht etwas von nichts erschaffen, sondern etwas herstellen oder machen. Aber bei Allah subhanahu wa ta'ala, weil er seine Art von Khalq ist anders als die Art beim Menschen, er schafft etwas aus dem Nichts. In der Schöpfung der Himmel und der Erde, in der Schöpfung der sieben Himmel und der sieben Erden und in dem Unterschied von Nacht und Tag liegen wahrlich Zeichen für den, die Verstand besitzen. Wenn man über diese Zeichen nachdenkt, und das sind viele, Allah subhanahu wa ta'ala hat sie zusammengefasst, in der Schöpfung der Himmel, Allah weiß alleine, welche Zeichen alles in den Himmel drinnen. Wir sehen das, was wir sehen, und man entdeckt tagtäglich etwas Neues. Und in der Erde und allem, was da drin ist und alles, was da drin drauf liegt, subhanallah, also wenn man sich bewusst macht, wie lange man darüber nachdenken könnte, über die Zeichen, die Allah subhanahu wa ta'ala im Himmel angebracht hat oder in der Erde, man würde niemals fertig werden. Und in dem Unterschied von Nacht und Tag, manchmal wird der Tag länger, manchmal wird die Nacht länger, manchmal gibt es an manchen Stellen der Erde wird es nur für kurze Augenblicke Tag oder für kurze Augenblicke Nacht oder es wird gar nicht Tag oder es wird gar nicht Nacht. In all dies sind Zeichen für diejenigen, die Verstand besitzen. Indem es alles also ein geordnetes System ist, das verläuft und nicht zerstört und offensichtlich aufs Genaueste geplant ist, wenn man nur darüber nachdenkt, Verstand hat, das bloße Nachdenken darüber führt zum Iman. Ja? Das bloße Nachdenken über die Zeichen Allahs im Himmel und der Erde, Allah subhanahu wa ta'ala selbst können wir nicht sehen, aber seine Zeichen können wir sehen. Und sein Wirken können wir sehen. Und dieses Nachdenken über diese Dinge führt zum Iman. Also jeder Mensch kann selbst darüber nachdenken. Ja? Und denn kein Mensch kann mit gesundem Verstand sagen, dass diese Himmel, wie sie geordnet und gebaut sind, und diese Erde und dieser Wechsel von Tag und Nacht und diese Kreisläufe und dass jeder Planet in seiner festgesetzten Bahn verläuft, auf ein festgesetztes Ziel zu und sich diese Kreisläufe wiederholen, kein Mensch kann sagen, dass diese Sachen zufällig entstanden sind, denn bei Zufälligkeit würden die allein schon die Planeten alle aufeinandertreffen. Auf jeden Fall, all dies weist darauf hin, dass es aufs Genaueste geplant ist. Und diese Zeichen weisen auf Allahs Macht hin, Allmacht hin und auf sein Wissen hin und auf seine Weisheit hin. Diejenigen, die Verstand besitzen, sind diejenigen, die Allahs stehend, sitzend und auf der Seite liegend gedenken. Und über die Schöpfung der Himmel und der Erde nachdenken. Unser Herr, du hast all dies nicht umsonst erschaffen. Preis sei dir. Bewahre uns vor der Strafe des Höllenfeuers. Diese Verse verdeutlichen also auch die Unvernunft derer, die gesagt haben, Allah sei arm oder Allah sei schwach. Ja? Wenn Allah subhanahu wa ta'ala der Herr der Himmel und der Erde ist und der Herr von denjenigen ist, die darauf leben auf der Erde, wie können dann die dann reich sein und er arm? Was macht das für einen Sinn, diese Aussagen? Diejenigen, die Allahs stehend, sitzen und auf der Seite liegend gedenken, dieser Vers ist allgemein. Manche Tafsir-Gelehrten haben das bezogen auf den Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, in dem er gesagt hat, salli qa'iman, bete stehend, und wenn du nicht kannst, dann bete sitzend, und wenn du nicht kannst, dann auf der Seite. Ja, das sind die drei Möglichkeiten, wie man beten kann. Also die drei Reihenfolgen, wie man beten muss. Wenn man stehen beten kann, muss man stehend beten. Wenn man dann die Pflichtgebete, wenn man das nicht kann, dann muss man sitzend beten. Und wenn man das auch nicht kann, dann muss man im Liegen beten. Und das Gebet entfällt nicht, also wenn man im Krankenhaus ist oder so. Ne? Also manche Leute haben wir schon erlebt, die wenn sie im Krankenhaus sind, beten sie nicht. Und sagen, sie machen dann Qada. Qada ist nachholen. Ja? Das gibt's nicht. Also, aber dieser Vers ist allgemein. Auf jeden Fall Leute, die in diesen Situationen, die so beten, wie sie beten können, und überhaupt Allahs Gedenken, während sie laufen, Allahs Gedenken, wenn sie sitzen, an Allahs Gedenken, wenn sie sich hinlegen, zum Beispiel vor dem Schlafen, beim Aufwachen, ja, oder wenn sie sich ausruhen, den Adhkar sprechen vor dem Einschlafen, Adhkar sprechen vor dem Aufschlafen, all dies, wenn man dies regelmäßig tut, das heißt, wenn man die Adhkar erwähnt, die der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam in der Sunna erwähnt hat, dann gehört man auf jeden Fall zu denjenigen, die Allah hier in diesem Vers gemeint hat. Ja. Und Aisha radiallahu anha sagte ja, kann der Nabi sallallahu alaihi wa sallam yadhkuru Allah azza wa jalla ala kulli ahyanihi. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam pflegte Allah, dem Allmächtigen und dem Ruhmvollen, in jeder Situation zu gedenken. In jeder Situation zu gedenken. Oder in jedem Zustand zu gedenken. Egal wie er war. Ob er rein war, ob er Junub war, ob er zu Hause, egal wo er war, sallallahu alaihi wa sallam hat Allahs gedacht. Und der Hadith ist bei Muslim, bei Abu Dawud, Tirmidhi, Ibn Majah und Ibn Khuzaymah. die Allah stehend, sitzend und auf der Seite liegend gedenken und über die Schöpfung der Himmel und der Erde nachdenken. Unser Herr, du hast all dies nicht umsonst erschaffen. Preis sei dir, bewahre uns vor der Strafe des Höllenfeuers. Also führt dieses Nachdenken über die Schöpfung führt zum Iman, wie wir gesagt haben. Führt zum Iman. Und sie erkennen, dass Allah ihr Herr ist. Rabbana. Und das Wort Rabbana ist auch hier besser angebracht, als zu sagen Ilahana. Weil Rabbana, haben wir gesagt, beinhaltet Tawhid al-Rububiyya. Und das ist das, was in diesen Versen als erstes zum Vorschein tritt. Ja? Daraus ergibt sich dann der Iman und Tawhid al-Uluhiyya. Ergibt sich dann daraus, weil Allah subhanahu wa ta'ala der Herr ist. Unser Herr, du hast all dies nicht umsonst erschaffen. Ja, wie manche Leute denken, Allah subhanahu wa ta'ala hat, manche akzeptieren ja, dass Allah alles erschaffen hat, aber sie sagen, Allah subhanahu wa ta'ala hat dies nicht zu einem bestimmten Ziel erschaffen, sondern umsonst oder ohne Weisheit oder all dies. Nein, Allah hat dies nicht umsonst erschaffen, also nicht ohne Ziel und nicht ohne Weisheit, sondern all dies hat seine Ordnung und hat einen Grund. Auch wenn wir nicht alles verstehen, so ist vieles, oder hat alles eine Weisheit dahinter. Hinter jeder Schöpfung steckt eine Weisheit. Und diese gläubigen Menschen, die dazu bewegt werden, sie haben praktisch darüber nachgedacht und ihr Iman stärkt sich dadurch. Sie machen jetzt, durch ihren Iman machen sie jetzt, was nennt man, Tawassul. Ja? Das heißt, durch ihren Iman, den sie erlangt haben von Allah subhanahu wa ta'ala, dadurch, dass sie eben nachgedacht haben, und jeder von uns weiß, wenn er nachdenkt über eine bestimmte Schöpfung, ja, und wenn es nur eine Mandarine ist, die man sich anschaut, wie innen drin Allah subhanahu wa ta'ala das Wasser in wie kleine Zellen aufbewahrt. Wenn man nur über so etwas nachdenkt, dann wird der Iman des Menschen stärker, zweifellos. Ja? Weil je mehr Zeichen man von diesen Dingern sieht, desto sicherer ist man, dass die Aussage derjenigen Menschen, die sagen, alles ist zufällig erschaffen, also schwachsinnig ist, wirklich schwachsinnig ist und überhaupt keinen Sinn macht. Ja? Und diese Menschen, durch ihren Iman, den sie erlangt haben, sagen sie, O Allah, also aufgrund unseres Imanes, preis sei dir, aufgrund unseres Imanes, bewahre uns vor der Strafe des Höllenfeuers. Also schütze uns vor der Strafe des Höllenfeuers, weil wir Iman haben. Ja? Und das ist eine erlaubte Form des Tawassul. Warum? Weil man Tawassul machen darf mit auf bestimmte Art und Weisen, also diejenigen Art und Weisen, die in der Scharia erwähnt worden sind. Und eine davon ist, dass man das macht mit den eigenen Taten. Mit den eigenen Taten. Ja? Und wir wissen, dass zu den besten Taten gehört es, an Allah subhanahu wa ta'ala zu glauben. Okay? Und wenn du sagst, oh Allah, weil ich an dich glaube, bitte vergib mir meine Sünden, dann ist es eine absolut erlaubte Art und Weise und das ähnlich, wie sie das hier gemacht haben. Preis sei dir, gepriesen seist du, frei seist du von allen Mängeln, bewahre uns vor der Strafe des Höllenfeuers. Unser Herr, gewiss, wen du ins Höllenfeuer eingehen lässt, den hast du damit in Schande gestürzt. Also den hast du erniedrigt. Und die Ungerechten werden keine Hilfe haben. Die Höllenbewohner, die Mushrikin, alle diejenigen, die Allah subhanahu wa ta'ala ungerecht gegenüber gewesen sind. Er war ihr Schöpfer, ihr Versorger, ihr Leiter aller Angelegenheiten und der ihnen alles gegeben hat. Und sie waren ihm undankbar gegenüber und haben ihm andere beigesellt und haben anderen gedankt statt ihm oder anderen gedankt, wie sie ihm danken. Dann sind sie ungerecht und werden keine Hilfe haben und somit werden sie nicht aus der Hölle hinauskommen, weil sie niemanden haben, der sie aus der Hölle rausnehmen wird. Und die Ungerechten werden keine Hilfe haben. Unser Herr, gewiss, wir hörten einen Rufer, der zum Glauben aufrief, glaubt an euren Herrn. Da glaubten wir. Unser Herr, vergib uns unsere Sünden, tilge unsere bösen Taten und berufe uns ab unter den Gütigen. Unser Herr, also nochmal, wir hörten einen Rufer, der zum Glauben aufrief. Und der Rufer, manche Gelehrte sagen, gemeint ist der Koran. Und andere sagen, gemeint ist der Prophet, sallallahu alaihi wasallam. Und beides ist das Gleiche, also beides führt zum gleichen Ziel. Ja? Das ist also beides beinhaltet, zweifellos. Sie hörten einen Rufer, jemanden, der ihn zum Iman aufruft. Und dieser Rufer sagte, glaubt an Allah oder glaubt an euren Herrn. Und dann glaubten wir. Und dann glaubten wir, wir haben also dem Rufer Folge geleistet. Unser Herr, vergib uns unsere Sünden. Ja? Und im Arabischen steht also Rabbana, farfir lana dhunubana. Und das bedeutet, dieses Fa von farfir lana, deswegen wäre es besser, wenn man es auf folgende Art übersetzt hätte. Unser Herr, drum vergib uns unsere Sünden. Unser Herr, Deswegen vergib uns unsere Sünden. Das ist wieder Tawassul. Ja? Wieder eine Art und Weise, wie sie Allah subhanahu wa ta'ala versuchen, näher zu kommen. Und zwar dadurch, dass sie Iman haben. Also sie haben, sie sagen, sie erwähnen jetzt gute Taten. Sie erwähnen ihre besten Taten. Und zwar zu den besten Taten gehört, der Prophet s.a.w. hat sie aufgerufen zum Iman. Sie haben daran geglaubt. Und so, Herr, auch weil wir daran geglaubt haben, bitte vergib uns unsere Sünden. Ja? Wegen unserem Iman. Und nicht nur das, sondern tilge unsere bösen Taten. So, manche Gelehrte haben gesagt, Al-Dhunub ist das gleiche wie As-Sayyiat und dass es nur eine Wiederholung ist als Bekräftigung. Ja, vergib uns unsere Sünden, vergib uns unsere schlechten Taten, vergib uns alles, was wir falsch gemacht haben. Ist alles dreimal genau das gleiche. Ja, als Betonung. Und andere Gelehrte haben gesagt, Wallahu A'lam, gemeint ist mit Al-Dhunub die großen Sünden, und gemeint ist mit As-Sayyiat die kleinen Sünden. Und Allahu A'lam, beides könnte richtig sein. Und zwar, was auf die zweite Ansicht zum Beispiel hinweist, nur damit wir wissen, dass die Gelehrten, die sowas sagen, sagen das nicht einfach ohne Grund, sondern wie wir zum Beispiel Seite 83 aufschlagen, in Surat An-Nisa, im 31. Vers, dort lesen wir, Allah subhanahu wa ta'ala sagt im 31. Vers, in Surat An-Nisa, إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. Wenn ihr die schwerwiegenden Dinge vermeidet, al-kabair, die großen Sünden, die euch verboten sind, نكفر عنكم سيئاتكم, tilgen wir euch eure bösen Taten. As-sayyi'at sind dann hier die kleinen Sünden. Ja? Deswegen, Allahu A'lam, könnte beides damit gemeint sein, wie dem auch sei. Wir bitten Allah sowieso um Vergebung für unsere großen als auch unsere kleinen Sünden und berufe uns unter den Gütigen ab. Die Gütigen sind natürlich diejenigen, die sich an die Scharia halten. Aber was bedeutet das im Einzelnen? Al-Abrar ist der Plural von Al-Bar. Und Al-Bar ist jemand, der gütig ist. Das heißt, wir wissen ja den Vers aus Surat al-Isra, wo Allah subhanahu wa ta'ala uns angeordnet hat, gütig gegenüber unseren Eltern zu sein. Und zur Gütigkeit gehört es, dass man also sucht, was die Eltern zufriedenstellt und das dann tut. Dass man sucht, was die Eltern gerne mögen. Das heißt, nicht nur wartet, bis sie einem etwas verlangen, sondern dass man schon im Voraus erkennt, was die Eltern gerne hätten und dass man das dann tut, noch bevor sie es von einem verlangen. Das bedeutet Al-Birr. Und das Gleiche in Bezug auf die Scharia allgemein, indem man das sucht, was Allah subhanahu wa ta'ala gerne mag und es tut. Ja? Und nicht darauf wartet zu Hause, bis einem etwas gesagt wird, das ist halal und das ist haram, oder einfach von hingewiesen wird, du pass auf, das ist, was du machst, ist verboten. Nein, nein, nein. Du suchst selbst und erkundigst dich selbst über deine Religion, sodass du nicht den Sünden verfällst. Unser Herr, und gib uns, was du uns durch deine Gesandten versprochen hast. Ja, das, was hat der Prophet Hassan versprochen, unter anderem das Paradies. Ja. Und stürze uns nicht in Schande am Tag der Auferstehung, indem wir in die Hölle gehen. Gewiss, du brichst nicht, was du versprochen hast. Oder was gehört zum Beispiel auch zu einer gewaltigen Schande am jüngsten Tag, ist, wenn man zum Beispiel eigentlich zur Umma des Propheten sallallahu alaihi wasallam gehört und dann vom Becken trinken will und dann sagt man, dann wird es einem verweigert. Warum? Weil man Bid'ah gemacht hat, ja, weil man Neuerungen in der Religion unterstützt hat oder gemacht hat. Und stellt euch mal vor, eines der schlimmsten Taten ist es, wenn man so etwas in Medina macht, ja. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ja gesagt, also speziell darauf hingewiesen, auf Leute, die so etwas in Medina macht, und wer also eine, man ahdatha fiha hadathan, au awa muhtifan, also wer irgendetwas Neues macht in Medina, oder einen, der so etwas macht, unterstützt dabei, ja. Das ist eine Bedeutung dieses Hadithes, ja. Auf ihn lastet der Fluch Allahs und der Engel und aller Menschen allesamt, ja. Und das ist, weil er eine Bid'ah eingeführt hat, eine einzige in Medina. Und das gleiche gilt überall, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dass eine Bid'ah in die Hölle führt. Und diejenigen Menschen, die nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam Neuerungen eingeführt haben, die der Sunna des Propheten also widersprechen, ja, das sind diejenigen Menschen, denen dann bei dem Haud des Propheten sallallahu alaihi wasallam, bei seinem Becken, wo die Menschen von seiner Hand geht, zu trinken bekommen, es wird ihnen verweigert werden zu trinken von seiner Hand sallallahu alaihi wasallam, und dann wird der Prophet sallallahu alaihi wasallam wird zu ihm gesagt werden, du weißt nicht, was diese Menschen nach dir an neuen Dingen alles getan haben, ja, und dann wird der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich lossprechen und auch Dua machen gegen sie, dass die Menschen weg von ihm kommen, weil wir mit ihnen nichts zu tun haben. Denn jemand, der sich du bringst ihm das Schönste und jemand handelt anders als das, was du ihm gebracht hast, dann verabscheust du diesen Menschen, besonders am nächsten Tag, weil natürlich die Taten dann abgeschlossen sein werden. Gewiss, du brichst nicht, was du versprochen hast. Und diese Aussage, oh Allah, du brichst nicht, was du versprochen hast. Wallahu ta'ala a'lam. Stellt euch mal vor, es gibt einen Menschen, der sehr ehrlich ist und sehr aufrichtig ist und immer die Wahrheit sagt. Und jetzt verlangt man von ihm etwas und sagt ihm, Mensch, Junge, du bist doch ehrlich und wir wissen, dass du immer die Wahrheit sprichst und so. Und du betrügst ja nicht, ja? Du bist doch kein Betrüger und du bist doch niemand, der dein Versprechen bricht. Ja, solch eine Person wird dann erst recht dafür sorgen, dass sie gerecht handelt. Ja, solch eine Person, die gewarnt wird vor einem Charakterzug, ein Mensch, der gewarnt wird vor einem Charakterzug, der übel ist, ja, der wird erst recht darauf achten, dass er niemals irgendwie in Verruf gerät. Ja. Und Allah subhanahu wa ta'ala, wenn wir auf diese Art zu ihm Tawassul machen, dann hoffen wir, weil Allah subhanahu wa ta'ala sowieso nicht ungerecht ist und Allah bricht sein Versprechen sowieso nicht, aber wenn wir zu Allah sagen, oh Allah, du brichst dein Versprechen nicht, bitte vergib uns unsere Sünden, dann hoffen wir von Allah subhanahu wa ta'ala, dass er nicht nur gerecht ist, sondern dass er auch noch uns von seiner Huld gibt, also noch etwas mehr gibt, als uns eigentlich zusteht, was wir uns sowieso erhoffen. Ja, Wallahu a'lam. Ja, daraufhin hat Allah subhanahu wa ta'ala diesen Dua erhört. Deswegen gehört es jetzt zu den Ad'iya, die man zweifellos sprechen kann, um Allah subhanahu wa ta'ala näher zu kommen. Allah sagte, erhörte sie, ihr Herr, ich lasse kein Werk eines Gutes tun, denn von euch verloren gehen, sei es von Mann oder Frau, die einen von euch sind von den anderen, denen also die ausgewandert und aus ihren Wohnstätten vertrieben worden sind und denen auf meinem Weg Leid zugefügt worden ist und die gekämpft haben und getötet worden sind, werde ich ganz gewiss ihre bösen Taten tilgen und sie ganz gewiss in Gärten eingehen lassen durch Alt von Bächen als Belohnung von Allah. Und Allah, bei ihm ist die schöne Belohnung. Also dieser Dua wurde erhört. Und es gibt auch noch einen zweiten Grund, warum dieser Vers an dieser Stelle steht, sagen wir mal, weil dass dieser Vers an dieser Stelle steht als Antwort auf die Ayat vorher, ist uns klar. Aber es ist auch eine Überlieferung von Salama, radiallahu anha, qalat, ja Rasulallah, لا أسمع الله ذكر النساء في الهجرة. لا أسمع الله ذكر النساء في الهجرة. Ich habe nirgends gesehen oder nirgends gehört, dass Allah die Frauen in Bezug auf die Hijra erwähnt hätte. Ich habe nirgends gehört, dass Allah die Frauen in Bezug auf die Hijra erwähnt hätte. Und daraufhin hat Allah subhanahu wa ta'ala diesen Vers herabgesandt. إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. Das bedeutet, ich lasse kein Werk eines Gutes Tuenden von euch verloren gehen, sei es Mann oder Frau. Also noch einmal den Vers, da erhörte sie ihr Herr, ich lasse kein Werk eines Gutes Tuenden von euch verloren gehen. Ja? Sei es Mann oder Frau. Diese beiden sind also vor Allah subhanahu wa ta'ala gleich. Wer etwas Gutes tut, wird dafür belohnt und wer eine Sünde begeht, wird dafür zur Rechenschaft gezogen oder Allah vergibt sie ihm. In diesem Bezug sind Mann und Frau absolut gleich. Die einen von euch sind von den anderen. بعضكم من بعض. Die einen von euch sind von den anderen entstanden. Ja? Das heißt, ihr gehört zur gleichen Art der Schöpfung. Warum sollte Allah unter euch deswegen einen Unterschied machen? Ihr werdet also deswegen gleich behandelt, weil die einen sind von den anderen. Die einen entstehen aus den anderen. Ja? Also nicht die Männer aus den Frauen, nein, aber aus Mann und Frau entsteht ein Kind und so weiter und so fort. Denen also, die ausgewandert und aus ihren Wohnstätten vertrieben worden sind, ja, die Hijra gemacht haben für Allah subhanahu wa ta'ala. Übrigens, die Hijra hört ja nicht auf bis zum jüngsten Tag. Also es kann ja immer wieder passieren, dass Menschen in einer Ortschaft sind, in denen sie unterdrückt werden und ihre Religion nicht ausüben können. Ja. Für die ist es genauso Pflicht, die Hijra zu machen, wie für die Leute damals. Denen also, die ausgewandert und aus ihren Wohnstätten vertrieben worden sind und denen auf meinem Weg Leid zugefügt worden ist, und die gekämpft haben, getötet worden sind, werde ich ganz gewiss ihre bösen Taten tilgen, alhamdulillah, und sie also ins Paradies eingehen lassen. Und dies sind einige Menschen, einige Eigenschaften solcher Menschen, die Allah subhanahu wa ta'ala also dafür belohnen wird, weil sie ausgewandert sind, weil ihnen Leid zugefügt worden sind, weil sie eben Muslime gewesen sind. Also das heißt das, ja. Und auf meinem Weg Leid zugefügt worden ist. Also auf dem Weg Allahs und weil sie Muslime waren, ja, ist ihnen Leid zugefügt worden. und die gekämpft haben, getötet worden sind, وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا, und der Lesart von Hamza und Khalaf und Kisai, وَقُتِلُوا وَقَاتَلُوا, genau umgekehrt, und die getötet worden sind und gekämpft haben, werde ich ganz gewiss ihre bösen Taten tilgen und sie ganz gewiss in Gärten eingehen lassen, durch Alt von Bächen oder wortwörtlich über das unterhalb derer Flüsse strömen, als Belohnung von Allah. Und Allah, bei ihm ist die schöne Belohnung. Lasse dich ja nicht durch den Wandel derer in den Landstrichen täuschen, die ungläubig sind. Also jemand mit dem Wandel ist, wie wir vorhin erwähnt haben, steht auch in der Anmerkung schön, durch ihre Wechselfälle im Glück, durch ihren Gewinn im Handel oder durch ihr ungehindertes Umherreisen, Umherziehen, irgendwelche Sachen, wodurch den Kuffar gut geht, sind kein Grund für uns täuschen zu lassen und zu denken, dass Allah subhanahu wa ta'ala deswegen mit ihnen zufrieden ist. Ja? Das Reichtum, das Pharaon gehabt hat, hat ihm auch nichts genutzt. Oder das Reichtum, das Qarun gehabt hat, hat ihm bis zum Tod dann oder nach dem Tod dann auch nichts mehr genutzt. Ja? Und wir kennen die Geschichte niemanden, der so reich gewesen ist wie Qarun. Ja? Und trotzdem hat es ihnen nichts gebracht. Ja? Deswegen dürfen wir uns dadurch überhaupt nicht täuschen lassen. Denn wie gesagt, macht euch mal bewusst, man ist, wenn jetzt alles vorbei ist und die Paradiesbewohner im Paradies sind und die Höllenbewohner in der Hölle sind, was für einen Wert hat dieses Diesseits dann gehabt? Überhaupt gar nichts, weil das Diesseits ist vorbei und das Jenseits ist ewig und die werden in der Hölle sein. Wer wird dann einem Höllenbewohner noch neidisch sein? Also es ist kein Beweis für Allahs Zufriedenheit mit einem Menschen, nur weil es ihm gut geht. Genau das Gegenteil. Genau das Gegenteil. Also wenn wir zum Beispiel die 132. Seite aufschlagen. Und Vers 44 von Surat Al-An'am, Surah 6. Surah 6, Vers 44. Dort sagt Allah subhanahu wa ta'ala: فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. Als sie dann vergaßen, womit sie ermahnt worden waren, öffneten wir ihnen die Tore zu allen Dingen. Als sie dann froh über das waren, was ihnen gegeben worden war, ergriffen wir sie plötzlich. Da waren sie sogleich verzweifelt. Also noch einmal, als sie dann vergaßen, womit sie ermahnt worden waren, sie hätten müssen den Islam annehmen sollen und sie hätten das befolgen sollen, was der Prophet ihnen gesagt hat, man hat sie gewarnt vor der Hölle, aber sie vergaßen es und handelten nicht danach. Öffneten wir ihnen die Dinge oder die Tore zu allen Dingen. Allah gab ihnen alles an Rizq, Geld, Gold, alles, was sie haben wollten. Und ihnen ging es blendend. Und dann plötzlich, als sie darüber froh waren, da hat Allah sie dann ergriffen. Plötzlich. Ja? Deswegen, dass die Tatsache, dass es einem gut geht, ist überhaupt kein Beweis dafür, dass Allah subhanahu wa ta'ala mit einem zufrieden ist. Überhaupt nicht. Naam. Es ist nur ein geringer Genuss, sagt Allah im 197. Vers, Surat Al-Imran. Es ist nur ein geringer Genuss, daraufhin wird die Hölle ihr Zufluchtsort sein. Und wie schlimm ist die Lagerstadt? Ja, die Lagerstadt ist ein Ort, an dem sie bleiben werden, Bi'is al-Mihade. Und das arabische Wort al-Mihade weist darauf hin, dass dieser Ort für sie vorbereitet worden ist. Wie auch nicht, sie haben ja auch lange dafür gearbeitet, ja, damit sie in die Hölle kommen können. Denn die haben ja auch was dafür getan. Man kriegt die Hölle auch nicht umsonst. Aber für diejenigen, die ihren Herrn fürchten, sind Gärten durch Alt von Bächen. Ewig darin zu bleiben, eine gastliche Aufnahme von Allah. Was bei Allah ist, ist besser für die Gläubigen. Und das, aber für diejenigen, die ihren Herrn fürchten, sind Gärten durch Alt von Bächen, ewig darin zu bleiben. Eine gastliche Aufnahme von Allah. Also sind diejenigen, das ist auch das Wort Arabisch im Arabischen, Nuzul. Nuzul ist also der Ort, an dem der Gast sich aufhält. Eine gastliche Aufnahme von Allah, also sind wir dann Gäste Allahs. Und wir wissen, dass ein Gastgeber behandelt seine Gäste gut. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird mit Sicherheit seine Gäste am besten behandeln. Deswegen bitten wir Allah, dass wir seine Gäste werden. Eine gastliche Aufnahme von Allah, was bei Allah ist, ist besser für die Gütigen, für die Gehorsamen. Wieder diese Abrar, die das suchen, was Allah subhanahu wa ta'ala gerne mag. Und dann lesen wir den darauf folgenden Vers. Aber ich möchte noch eine Sache erwähnen, und zwar hat Allah subhanahu wa ta'ala im 195. Vers haben wir das gelesen, und zwar denen also, die ausgewandert aus ihren Wohnstätten vertrieben worden sind, und denen, und aus ihren Wohnstätten vertrieben worden sind, und denen auf meinem Weg Leid zugefügt worden ist, und die gekämpft haben und getötet worden sind. Waqutilu. Ja? In der Lesart von Ibn Kathir und Ibn Amr heißt es Waqutilu. Ja, das ist eine stärkere Betonung. Also sie wurden vielleicht sogar zermetzelt. Ja, mehr als nur getötet. Wie dem auch sei, kommen wir zum 199. Vers. Und unter den Leuten der Schrift gibt es wahrlich manche, die an Allah glauben und an das, was zu euch als Offenbarung herabgesandt worden ist und was zu ihnen selbst herabgesandt worden ist. Dabei sind sie demütig vor Allah und verkaufen nicht die Zeichen Allahs für einen geringen Preis. Jene haben ihren Lohn bei ihrem Herrn. Gewiss, Allah ist schnell im Abrechnen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ihm ist offenbart worden, dass An-Najashi, ja, der abessinische Herrscher, der Negus, gestorben ist. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, sallu alayhi, das heißt, verrichtet das Gebet für ihn, das Totengebet. Qalu ya Rasulallah, nusalli ala abdin habashiyin laysa bi muslim. O Gesandter Allahs, sollen wir etwa ein Gebet verrichten für einen abessinischen Sklaven, der kein Muslim ist? Und daraufhin hat Allah, der Erhabene, der Allmächtige und Ruhmvolle, den Vers herabgesandt, فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ, bis zum Ende des Verses. Und unter den Leuten der Schrift gibt es wahrlich manche, die an Allah glauben und an das, was zu euch als Offenbarung herabgesandt worden ist und was zu ihnen selbst herabgesandt worden ist. Ja, das ist in Bezug auf ihn herabgesandt worden. Somit wissen wir, dass er als Muslim, also gestorben ist, zweifellos. Und wieso werden sie noch Volk der Schrift genannt? Ja, weil sie ursprünglich ein Volk der Schrift sind. Und dadurch, dass sie an Allah glauben und an das, an die Offenbarung glauben, die ihnen gegeben worden ist, und auch an die Offenbarung glauben, die dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gegeben worden ist, bekommen sie die Belohnung doppelt. Deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ثَلَاثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَتَيْن. Es gibt drei Gruppen von Menschen, die ihre Belohnung doppelt erhalten werden. Und eine Gruppe, die er nannte, sagte sallallahu alaihi wasallam, وَذَكَرَ مِنْهُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَآمَنَ بِي. Ein Mann oder eine Person von Ahlul Kitab, vom Volk der Schrift, der an seinen Propheten geglaubt hat und auch an mich geglaubt hat. Und der Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim. Dabei sind sie demütig vor Allah und verkaufen nicht die Zeichen Allahs für einen geringen Preis und sagen die Wahrheit und geben zu, dass der Prophet Muhammad ein gewahrer Prophet ist und bestätigen das, was in ihren Büchern drin steht. Jene haben ihren Lohn bei ihrem Herrn. Gewiss, Allah ist schnell im Abrechnen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns ins Paradies eingehen lassen. Und die Abrechnung Allahs wird nicht länger dauern als ein Augenblick, und dann wird Allah subhanahu wa ta'ala schon fertig sein mit der Abrechnung. Und abschließend sagt Allah subhanahu wa ta'ala im letzten Vers, im 200. Vers, der Surat Al-Imran hat also genau 200 Verse, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu, o die ihr glaubt, geduldet euch, haltet standhaft aus, seid kampfbereit und fürchtet Allah, auf dass es euch wohl ergehen möchte, auf dass es euch wohl ergehen möge. Und Ya ayyuhalladhina amanu, Allah spricht die Gläubigen an, geduldet euch und haltet standhaft aus. Also, das Wort Isbiru und Sabiru ist fast das gleiche, aber Isbiru heißt, man soll geduldig sein. Und geduldig, wissen wir, gibt es auf zwei Arten. Ja? Geduldig zu sein bedeutet auf der einen Seite, dass man geduldig dabei ist, wenn man gute Taten begeht. Das heißt, man ist geduldig dabei, gute Taten zu tun, denn gute Taten zu tun ist manchmal anstrengend. Und man ist gleichzeitig geduldig, indem man Abstand nimmt von den schlechten Taten. Und haltet standhaft aus. Wasabiru bedeutet also, wenn man einem Feind gegenübersteht, soll man noch mehr Geduld haben, als der Feind auch Geduld hat. Der Feind hat nämlich Geduld gegen dich, indem er gegen dich kämpft. Aber wenn du noch geduldiger bist als er, dann wirst du ihn besiegen können. Seid kampfbereit. Warabitu. Ja. Warabitu. Al-Ribatu kommt vom Wort Rabata, im Arabisch heißt verbinden, oder Al-Ribat ist das, wie ein Knoten oder das Ding, was man verbindet. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte über Ribat, und Ribat, also was mit Ribat gemeint? Ribat bedeutet, dass man zwischen den Kuffaren und den Muslimen ist und Ausschau hält auf die Feinde. Ja? Dass man also zwischen den Kuffaren und den Muslimen ist und Ausschau hält auf die Feinde. Also wenn jemand von den Kuffar die Muslime angreifen wollte oder irgendetwas, dann würde er den Muslimen das mitteilen und hält sich dazwischen also auf. Und das ist Al-Murabit. Und der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam sagte, Ribatu yawmin fi sabilillah khayrun min ad-dunya wa ma alaiha. Einen Tag auf dem Weg Allahs, also im Dschihad, Ribat zu machen, ist besser als das diesseits und was es darauf gibt. Der Hadith ist bei Bukhari. Und ebenso sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, Ribatu yawmin wa laylatin khayrun min siyam shahrin wa qiyamah. Einen einzigen Tag Ribat zu machen, ist besser als einen Monat lang zu fasten und nachts zu beten. Wa in mata jara alayhi amaluhu alladhi kana ya'maluhu wa ujriya alayhi rizquhu wa amina al-fattan. Nicht nur das, diese Belohnung bekommt besser, als hätte er einen Monat lang gefastet und einen Monat lang nachts gebetet, sondern im Gegensatz zu allen anderen Menschen, fast allen anderen Menschen, wenn ein Murabit stirbt, während er Murabit ist, die Belohnung, die er für seinen Ribat täglich erhalten hat oder für jede Sekunde erhält, läuft weiter. Läuft weiter bis zum jüngsten Tag. Ja? Als wäre er ein Murabit. Und Ujriya alayhi rizqu, ebenso sein Rizq geht weiter bis zum jüngsten Tag. Warum? Weil er ist im Jannah, ja, mit den Leuten im Jannah. Und ihr wisst auch, die Shuhada, ihr Rizq geht weiter. Er hört ja nicht auf. Wa amin al-fattan, und er wird sicher sein vor den beiden Prüfenden, das heißt vor Munkar und Nakir im Grab, wird er nicht mehr gefragt werden. Und der Hadith ist auch zweifellos sahih. Und es gibt auch eine zweite Auslegung von Ar-Ribat, die der Prophet sallallahu alaihi wa sallam erwähnt hat. Und zwar sagte er, sallallahu alaihi wa sallam, Ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi al-darajat. Soll ich euch nicht darauf hinweisen, wodurch Allah die Sünden auslöscht und wodurch er eure Rangstufen erhöht, sagt er, Isbaru al-wudu'i ala al-makarih. Das heißt, dass man Wudu macht, auch wenn es einem schwerfällt, das Wasser kalt ist oder ähnliches. Ja? وَكَثْرَةُ الْخُطَى إِلَى الْمَسَاجِدِ, und indem man viele Schritte macht zu den Moscheen, viel in die Moscheen geht. وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ, und indem man nach dem Gebet schon auf das nächste Gebet wartet, also das Herz ist verbunden mit dem Gebet, nach und nach, immer mit dem nächsten Gebet wieder verbunden. فَذَلِكُمُ الرِّبَاطِ, فَذَلِكُمُ الرِّبَاطِ, فَذَلِكُمُ الرِّبَاطِ. Der Prophet sagt, das ist Ribat, das ist Ribat und das ist Ribat. Also Alhamdulillah, auch für jemanden, dem nicht die Möglichkeit gegeben worden ist, Ribat zu machen, wie es eigentlich gemeint ist, hatte auch die Möglichkeit, diesen Ribat zu machen. Denn wir wissen, Alhamdulillah, nicht jeder Mensch kann das eine machen oder das andere machen. Ja. Naam, dieser Hadith ist bei Muslim, Tirmidhi und bei An-Nasa'i und fürchtet Allah. Und das ist die beste eindringliche Empfehlung Allahs, die er uns gibt, indem wir ihm fürchten. Und deswegen ist es auch am besten, dass er damit diesen Verse abgeschlossen hat. Denn die Allah, At-Taqwa, fasst alles zusammen, was vorangegangen ist an Regelungen. Fasst alles zusammen, was vorangegangen ist an Regelungen. Und wenn wir Allah fürchten, dann wird es uns wohl ergehen. Und was auch an dieser Stelle erwähnenswert ist, ist genau das, was wir auch in Surat al-Baqarah erwähnt haben. Und zwar hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ja gesagt, dass derjenige Mensch, der Surat al-Baqarah und Surat al-Imran liest und danach handelt, sie werden, diese beiden Suren werden am jüngsten Tag erscheinen, als wären sie Wolken, und sie werden einen verteidigen, die werden den Menschen verteidigen, bis er ins Paradies eingehen wird. Ja? Und deswegen bringt es gar nichts, wenn wir diese Verse lesen und sie uns anhören und sie uns nicht, umsetzen. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass wir die Verse auf die beste Art und Weise umsetzen, gemäß der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und ich sage aber auch zusätzlich noch einmal, beim Tafsir geht es weniger darum, dass man Fiqh-Angelegenheiten ins Detail klärt, sondern dafür gibt es Fiqh-Unterrichte, die man anhören kann oder die man lesen kann oder die man, bei denen man anwesend sein kann, und dadurch lernt man die detaillierten Angelegenheiten. Ja? Und genauso wie wenn du zum Beispiel ein Buch über Sira liest, über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Du nimmst nicht das Buch von Sira und sagst mir dann, ja, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat, aber steht hier das, das und das und das gemacht. Ja. In der Sira steht Sachen drin, die sahih sind, und steht Sachen drin, die daif sind, in den meisten Sira-Büchern. Und deswegen nimmst du daraus keine Regelung, halal und haram, sondern aus den Sira-Büchern nimmst du meinetwegen die Geschichte, und aber immer unter Vorbehalt. Es sei denn, es ist eine tahqiqierte Version natürlich. Ja. So, und beim Tafsir gibt es zwar nicht sahih und da'if, was die Verse angeht, aber man erwähnt nicht die ganzen Regelungen. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala redet über zum Beispiel in manchen Versen über das Gebet, erwähnen wir doch nicht das ganze Gebet deswegen. Ja? Und wenn er redet über den Dschihad, erwähnen wir nicht alle Regeln über den Dschihad und so weiter und so fort. Deswegen, um die Details lernt man dann im Fiqh. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.